Jetzt mache ich was, was ich noch nie gemacht habe. Ja, ich möchte die Veranstaltung quasi jemand widmen, und zwar Lutz Kornhäuser. Kennt ihn jemand? Lutz Kornhäuser? Keiner mehr, ne? Ja, der hat die ganzen ersten Mais mal mit vorbereitet, ist inzwischen auch schon 10, 15 Jahre tot und war auch ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich diese Broschüre gemacht, 10 Jahre alternativer 1. Mai in Dortmund. Den haben wir 1986, 87 sowas haben wir die gemacht, die Broschüre. Weil da zum 10. Mal dich diese alternative 1. Mai in Dortmund gejährt hat. Ja, heute soll es eben, wie gesagt, um 1. Mai in Dortmund gehen, mit dem Schwerpunkt wiederum auf antiautoritäre Bewegung, ne, weil sonst wird das ja so ausufernd. Aber trotzdem muss man irgendwie auch alles kurz anreißen. Ja, wie der 1. Mai entstanden ist, ist vielleicht auch nochmal ein Satz wert. Also überhaupt kommt eigentlich, sagt man, aus den USA, weil 1886 da große Kämpfe waren für den 8-Stunden-Tag und eine Versammlung in Chicago war, die von Anarchisten einberufen worden war. Viele deutschsprachige Anarchisten waren da auch bei. Und da ist eine Bombe geflogen in die Polizei, die da auch war, und es gab mehrere Tote und die Versammlung wurde natürlich aufgelöst. Die war, glaube ich, am 4. oder 5. Mai. Und in der Folge sind dann eine Menge Anarchisten angeklagt worden, die auch gar nicht dabei waren, die zum Teil noch nie mal anwesend waren. Und 4 Anarchisten sind zum Tode verurteilt worden und auch hingerichtet worden. Als es danach, 1889, wiederum zu großen Streiks kam, auch in den USA wieder, 88, 89, die da wieder angeknüpft haben. Genau, da ist dann auf dem Kongress der 2. International in Paris beschlossen worden, 89, dass man jetzt den 1. Mai nimmt, um für soziale Verbesserungen zu kämpfen. Aber gedacht war nicht, dass sich da wiederholt. Das war erstmal so dahin formuliert, das ist eine ganz komische, also das ging auch ganz hektisch ab, weil die ersten Tage bei dieser Konferenz, die waren mit anderen Sachen blockiert, so dass man die ganzen Sachen, wo man abstimmen musste, unter anderem über diesen 1. Mai, ganz schnell durchgezogen wurden. Und eigentlich war keinem klar, ja, ist das einmalig, ist das für immer oder was wollen wir davon? Es sollte um soziale Verbesserungen gehen, wie zum Beispiel den 8-Stunden-Tag. In Deutschland ist er dann noch 1890 zum ersten Mal gefeiert worden. Hamburg, Bremen, da waren so Schwerpunkte, in Berlin auch, im Ruhrgebiet eher weniger. Man muss wissen, bis 1890 war noch das Sozialistengesetz gültig. Das heißt, die Gewerkschaften konnten keine Zentralverbände bilden, also konnten sich nicht organisieren, mussten sich in Lokalverbänden organisieren und die SPD war verboten, bis auf die Reichstagsfraktion. Die Reichstagsfraktion war legal. Und 1890 ist das Gesetz dann erst ausgesetzt worden und die SPD hatte immer Schiss, dass das wieder in Kraft tritt. Es war ja nur ausgesetzt und hat dann daraufhin auch einen sehr legalistischen Kurs weiterhin gefahren, weil es wichtig war, über die Parlamente, über den Reichstag und Landtag irgendwie die Mehrheiten zu bekommen und einen Staat zu schaffen, der nach ihrem Geschmack ist. Damit hat sie dann aber direkt auch konkurriert zu radikalen Sozialdemokraten, die da auch drunter gelitten haben, unter dem Sozialistengesetz, die ins Ausland flüchten mussten, die im Knast waren und die das nicht in Ordnung fanden. Sie werden verfolgt und die Reichstagsfraktion hat so einen legalistischen Kurs. Und es kam auch zur ersten Abspaltung. Links von der SPD gab es nichts. Da gab es keine KPD, keine USPD, keine Trotzkisten, was es alles so heute gibt, sondern nur anarchistische Gruppen im Prinzip. Jo. Und deshalb waren die Leute, die aus der SPD ausgetreten sind oder aber auch ausgeschlossen worden sind, haben sich dann auch bei den anarchistischen Gruppen mehr oder weniger wiedergefunden, weil, wie gesagt, es gab keine Alternative. Das waren alles oft keine Anarchisten, das waren oft noch autoritäre Sozialdemokraten, ne? Aber die radikaler waren und gesagt haben, okay, da muss man mit anderen Mitteln, nicht auf dem parlamentarischen Weg, sondern mit anderen Mitteln jetzt diesen Staat hier, dieses Unrechtssystem halt beseitigen. Gut. Jo, machen wir den nächsten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Jo, das ist Chicago, genau. Da ist die Hinrichtung gezeigt und da ist auch nochmal so eine, es war eine sehr große anarchistische deutschstämmige Bewegung, in den USA, die da ganz rührselig war. Deshalb war es auf Englisch und auch auf Deutsch, viele Flugblätter, weil die deutschen Migranten konnten sich genauso wie heute die türkischen oder sonst wie auch nicht so mit der Sprache anfreunden und hatten so ihre Einführungsprobleme. Deshalb, es gab auch deutschsprachige anarchistische Zeitungen zu dem Zeitpunkt in den USA. Also es war so eine eigene Community, die schon auch eigene Regeln hatte. Jo. Genau, das ist dann einer der ersten Mai-Aufrufe, die Arbeiterzeitung von 1893 in Dortmund. Es war relativ, also 1. Mai ist dann auch direkt sofort gefeiert worden, auch in Dortmund in der Folgezeit. Sie haben schon 1903 über 10.000 Mai-Feierkarten verkauft. Mai-Feierkarten war, wenn man an diesem Fest, auf dieses Mai-Fest will. Zu diesen Mai-Festen, das war immer so organisiert von Sozialdemokraten in Dortmund, aber auch überregional. Man hatte ein Veranstaltungslokal oder mehrere Lokale, die reichten oft nicht aus, also auch in Hörde oder in Lütchen-Dortmund oder in Mengede. Genau, und da zog man dann in großen Demonstrationszügen hin. Das Problem war, dass diese Demonstrationszüge natürlich immer verboten wurden, nicht zugelassen waren. Und es immer wieder zu Rangeleien mit der Polizei kam. Ja, dann haben sie gesagt, wir machen gar keinen Demonstrationshof, wir machen einen Spaziergang. Und dann sind sie halt zu den Lokalen hinspaziert. Das war aber auch schwierig, weil wenn sich Massen irgendwo hinbewegen, dann sind mehr als drei Leute oft beisammen, die zusammengehen. Und drei Leute ist eine Gruppe, ne? Und wenn die Polizei das nicht erlaubt hat, dann war das schon, da gab es immer große Reibereien. Mal mehr, mal weniger. Da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Bei den 10.000 Karten, die verkauft wurden, sind auch nicht die Frauen und Kinder bei. Die haben einfach nicht gezählt. Damals waren Frauen noch, die hatten das Koalitionsrecht noch nicht. Wenn Frauen auf politischen Versammlungen waren, bis 1908 zumindest, wurde die Versammlung geschlossen, wenn sich die Frauen nicht entfernt haben oder auch Jugendliche. Weil da war Politik, das war nichts für deren Gehirn. Das war einfach zu aufregend oder ich weiß nicht was. Das Vereinsrecht hatte bis 1908 immer noch den, also im Paragraph, ich weiß nicht was, drin stehen, dass Frauen und Jugendlichen der Zutritt zu politischen Veranstaltungen verboten ist. Deshalb, da waren natürlich auch Frauen bei, weil es eben auch um Belustigung ging und weil da turnerische Aufführungen waren, weil da die Chöre gesungen haben, weil da der Radfahrerverein irgendwelche Spirouetten gedreht hat. Da waren auch viele kulturelle Veranstaltungen bei und das war natürlich auch für Frauen dann wiederum, das war nicht gerade verboten. Also das heißt, es waren wesentlich mehr Menschen da. Wenn 10.000 Karten verkauft wurden, dann waren das in der Regel 10.000 Männer. Da war Dortmund, hatte aber da fast ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn man nach Bochum geht zum Beispiel, da sind einige hundert Leute zusammengekommen. Ne, also in den ganzen umliegenden Städten, eher auch hier im Ruhrgebiet, war Dortmund schon komischerweise, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, war schon die Stadt mit den größten 1. Mai-Veranstaltungen und Besuchern. Die Arbeiterzeitung selber, die Rheinisch-Westfälische Arbeiterzeitung, das war die Tageszeitung der SPD in Dortmund, die war relativ links im Reichsgebiet. Rosa Luxemburg hat öfter mal drin geschrieben, die hatte ganz links außen Positionen in vielen Fragen innerhalb der SPD, so dass sie auch diese ganze Diskussion, die sich dann auftat. Die Gewerkschaften haben gesagt, das können wir nicht machen, die Zentralgewerkschaften damals. Wir können jetzt nicht einfach einen Tag streiken. Erstmal, wie soll das gehen? Wer zahlt die Unterstützung? Die kriegen kein Geld für den Tag. Die werden unter Umständen ausgesperrt. Die werden entlassen. Ne? Da kommen Verfahren auf uns zu. Das ist nicht so einfach. Wer von der Arbeit wegbleibt, der hat Probleme. So, wenn man dann noch gearbeitet, also auf der Zeche war und dann noch im Zechenhaus gewohnt hat, dann hing der Mietvertrag des Zechenhauses auch an dem Arbeitsvertrag. Sobald der Arbeitsvertrag gekündigt war, musste man auch aus der Wohnung raus. Das heißt also, man ging relativ hohes Risiko ein, kam immer darauf an, ob man Junggeselle war, eine Familie hatte, im Zechenhaus wohnte oder sonst wo, im Werkshaus, diesen 1. Mai zu feiern. Ne? Deshalb haben eigentlich an diesen ersten 1. Mai viele Handwerker teilgenommen, die in kleinen Betrieben waren oder die sich sicher waren, das hat nicht so radikale Folgen für mich. Also die Massenarbeiter, also Stahl und Bergbau in den ersten Jahren, war da kaum vertreten auf diesen 1. Mai-Veranstaltung. Wenn dann, weil Schichtwechsel war es, oder wenn Sonntag war. Weil der Sonntag war damals heilig und an heiligen Tagen wird nicht gearbeitet. Und dann waren da auch 30.000 Menschen unterwegs in Dortmund. Okay, jo, das sind so diese also Plakate, diese Frau, also dieses weibliche Wesen, was dann auf der Weltkugel steht. Hinten geht die Sonne auf, Freiheit gleicher Brüderlichkeit. In der Mitte noch ein Gedicht von Freilichgrad um die Jahrhundertwende. Das ist so, das war so der Habitus auch der Arbeiterbewegung. Mach nochmal das nächste. Damals auch, ne? Da vorne ist der 8-Stunden-Tag, aber der Weg, der geht dann weiter bis in Sozialismus. Weil die SPD hat gesagt, den Gewerkschaften können wir gar nicht das Heft am ersten Mal überlassen. Das ist vor allem eine politische Sache. Ne? Und die Arbeiterzeitung hat damals formuliert, dass man in dem kapitalistischen System sowieso nicht den 8-Stunden, niemals den 8-Stunden-Tag erreichen kann. Weil man muss erst den Kapitalismus überwinden. Und das ist eben auch eine politische Angelegenheit. Damals waren noch sehr viele Sozialdemokraten da, die gesagt haben, gewerkschaftliche und politische Zweiteilung geht gar nicht, das gehört zusammen. Wir können auch für politische Ziele streiken. Ne? Von so aus war das noch nicht so, wie es dann 1909, 1910 war, dass sich quasi eine Aufgabenteilung ergeben hat, dass die Sozialdemokraten sagten, wir sind für die Politik und die Gewerkschaften sind für alles Betriebliche zuständig. Da waren viele Sozialdemokraten eigentlich gar nicht so für, weil die sagten, wir müssen auch für politische Sachen streiten können. Ja, das ist so ein typisches Bild. Raus in die freie Natur, raus aus den Hütten, raus aus den Werkstätten, einmal gesunde Luft holen und auf den Weg machen in den Sozialismus. Da hinten ist auch so ein schönes, kleines niederbayerisches Dorf zu sehen, so ein Kirchturm muss auch dabei sein. Das war so ein ziemlich am Bürgertum orientiertes Bild damals. Jo, da ist der starke Prolet, hinter sich die Fabrik, Maifeier 1907, das war auch so ein Plakat, ist dann gerne nochmal diesen edlen Menschen, der da jetzt schafft für die Gesellschaft, der da vorgestellt wurde. Das hat Fidus gemacht, das Bild. Fidus ist ja hinter bei den Völkischen gelandet, ganz im Jugendstil 1905, wo man auch nochmal diesen Aufbruch sieht, dieses Nacktsein, dieses Zurück zur Natur, diese Sonne dahinter, also über seinem Kopf. Er hat gerade eine geistige hohe Erleuchtung. Das waren alles so hat man versucht, das zu transportieren, was der 1. Mai ist und was vom 1. Mai gewollt wird. Das ist nochmal die Arbeiterzeitung. Da sieht man es auch. Hier, die Massen ziehen aus den Fabriken in die frische Natur hinein, lassen den ganzen Mief hinter sich. Man muss sich vorstellen, Rußgeschwängert die Städte damals, die Vorstädte mief und klein, nasse, feuchte Wohnungen, Skorbut, alles was dabei hing. Und da war eben der Drang raus aus diesem ganzen kapitalistischen System, hin auch zu eigenen, also zurück zur Scholle und vor allen Dingen auch zu selbstständiger Arbeit hin. Das war damals ein hehres Ziel. Genau, da haben wir so einen Aufruf von 1906 in Dortmund, auch wieder aus der Arbeiterzeitung. Ja, worum ging es da? Forderung des 8-Stunden-Tages, das war immer beim 1. Mai quasi die Regel, und des wirtschaftlichen Arbeiterschutzes, das waren so soziale Forderungen eigentlich, Abschaffung des Militarismus, politische Gleichberechtigung, damals gab es noch das Dreiklassenwahlrecht, ab da wurde auch gegen dieses Dreiklassenwahlrecht angerannt. Das heißt also, bei den Kommunal- und Landtagswahlen war das Dreiklassenwahlrecht so, dass es drei Klassen gab. Genau, die erste Klasse, das waren die Reichen, die einen Steuersatz hatten. Das war Herr Krupp, in Essen war das Herr Krupp und das waren zwei Fabrikbesitzer. Die hatten genauso viel Stimmen wie die Masse der Menschen in der dritten Klasse, nämlich der ganzen Arbeiter, die nicht viel verdienten. Also da waren Zehntausende, ne, die quasi genauso viel, also wo die Stimme von der Krupp genauso viel galt wie die von... Und dieses Dreiklassensystem, da gab es die zweite Klasse, da war das reiche Bürgertum drin, reiche Bauern drin, ne? Die waren alle nationalkonservativ und die dritte Klasse hatte quasi keine Stimme. Die ist immer überstimmt worden, weil die beiden Klassen drüber mit wenigen Menschen eben wesentlich mehr Macht hatten. Ja, heute ist das ja auch so eine Forderung von der FDP und ich weiß nicht was. Ne, die sagen auch, man muss das auch nach der Steuerklasse mal gucken, dass die Stimmen irgendwie ausgezählt werden, das ist nicht ganz vergessen. Und dagegen ist damals die SPD angerannt und hat auch den 1. Mai natürlich dafür in den Folgejahren benutzt. Jo, 1910, Rüstet zur Maifeier ist nochmal, da steht auch auf zur Mai-Demonstration, also kein Spaziergang mehr. Also im Vorjahr war es halt so, dass da eine riesengroße 1. Mai-Kundgebung und Demo war mit 16.000 Teilnehmern in Dortmund. Also 1910 waren es dann 40.000 bis 50.000, weil Sonntag war. Da streiten sich die Gelehrten, ob es jetzt 40.000 sagt die Polizei, die Veranstalter sagen 50.000, kennt man heute auch. Und 1909 war schon Mistwetter, hat geregnet, alles war matschig. Damals gab es auch noch nicht so die Asphaltstraßen wie heute, da war nämlich auch noch nicht so, ja, da musste man durch den Matsch warten zum Teil, gerade in den Vororten. Ich lese mal den Bericht vom 1. Mai 1909 vor, vom 3.5. aus der Arbeiterzeitung, da heißt es: In der Stadt Dortmund trafen sich die ersten Züge einige Zeit vor 10 Uhr auf dem Kölner Platz, wo der Herr Polizeikommissar Elsholz mit seinen Getreuen zur Truppenschau Aufstellung genommen hatte. Leider langten die Trupps aus den Bezirken nicht alle zur gleichen Zeit an. Viele waren auch vorausgeeilt, sodass es zunächst durch die lange Rheinische bis zur Dorsfelder Brücke zu keinem kompakten geschlossenen Zuge kommen konnte. Später aber, gleich hinter der Brücke, geschlossene Kette von 4.000 Menschen, die sich nun in etwa 2,5-stündigen Marsche über Huckade nach dem Festorte Marten schlängelten, hatten schon alle die Trupps von froh ermunterten Menschen, hin und wieder unterbrochen von martialischen Schutzleuten, in der Stadt viel Aufmerksamkeit erregt, so noch erheblich mehr in den fast durchweg klerikalen Dörfern, wo allenthalben Türen und Fenster staunende Köpfe umrahmten. Mancher Proletarier, der damit hinabstarrte auf die Feiernden und in Teilnahmslosigkeit verharrte, ist vielleicht im Angesichte dieser begeisterten und Kampfeslieder der Arbeiter anstimmenden Menge für kurze Zeit mit erhoben worden, ward vielleicht für einen Augenblick innerlich vom Lichtstrahl der Solidarität mit seinen Arbeitsgenossen getroffen. Vielfach aber beobachtete man auch Leute, die sich ängstlich in der Scheune verkrochen oder sich hinter den Gardinen versteckten. Damals war Dortmund noch nicht Dortmund, ne? Vieles war noch nicht eingemeindet, Huckade nicht, Lütchendorf, also Dortmund hatte gerade mal Körner eingemeindet und war eigentlich noch so auf die Innenstadt beschränkt. Das heißt, es waren alles Arbeiterdörfer, ne? Und da war zwar auch, hat ja auch die SPD Fuß gefasst, auch die Gewerkschaften, aber da war man noch verhaltener als in dieser Stadt, wo auch die ganzen Stahlarbeiter waren, um Höschrum. Und das ein bisschen anonymer war. Ja, 1910, ich gehe mal weiter mit 1910, da war es ähnlich. Ich lese es auch noch mal kurz vor. Das Blöde ist, mach mal einen weiter. Das sieht man hier nicht so ganz. Hier ist dieser Maifeierbericht. Und da sind blöde Knicke drin. Und diese Knicke machen diesen Text auch wieder schwierig. Ich lese da noch mal vor, als zweites, was ich vorlese, dann höre ich damit auch auf. Ein Absatz. Wir haben gefeiert und die Hauptsache, wir haben demonstriert ohne Genehmigung. Es war eine Demonstration, welche nicht so wirkungsvoll gewesen wäre, wenn sie als Aufzug die Genehmigung des Herrn Oberbürgermeisters gefunden hätte. Also, wir haben demonstriert, trotz Schmieding, also dem OB damals. Und nichts hat sich ereignet, weil die Polizei doch besser hielt, die Waffen friedlich durch die Hauptstraßen der Stadt ziehen zu lassen, die Massen friedlich durch die Hauptstraßen der Stadt ziehen zu lassen. Zwar waren allerlei Vorbeugungen von der Polizei getroffen worden, aber sie verhielt sich zurückhaltend und deshalb musste alles friedlich verlaufen. Wenn die Polizei sich nicht einmengt, dann passiert nichts. Dafür hat der gestrige Sonntag wiederum den Beweis geliefert. Auch damals schon immer wieder Auseinandersetzung mit der Staatsmacht, in Form eben auch der Polizei, die oft sehr konservativ war, aber sich auch halt wusste, wann sie sich zurückzieht. Genau, und das stand dann im Freien Arbeiter, in einer anarchistischen Zeitung, die in Berlin rauskam. Weil am 1. Mai 1909 waren auch viele Italiener unterwegs. Nach dem Polizeibericht waren fast alle Italiener, die in Dortmund auf der Zeche und sonst wo gearbeitet haben, vor allen Dingen im Straßenbau, mit auf dieser Maifeier-Demonstration. Nach der Maifeier, nach der Demo, haben sich dann nochmal getroffen und einen Verein gegründet, einen anarchistischen Verein. Das waren alles anarchistische Italiener. Und der hieß dann Francisco Ferrer. Also nach dem erschossenen Pädagogen, der in Spanien erschossen wurde, weil er angeblich dafür irgendwelche Unruhe und Aufstände gesorgt haben soll. Dieser Verein ist dann 1911 aufgeflogen, hatte keinen Kontakt zu Deutschen, die sprachen wohl nur sehr schlecht Deutsch, haben sich aber auch in dem Lokal in Huckade, der war auf der Zeche Hansa, also das waren Bergleute von der Zeche Hansa, haben sich auch in dem Lokal, wo die SPD war, getroffen. Und der Wirt von der SPD, der ist argwöhnisch geworden und hat der Polizei schon Meldung gemacht. Da treffen sich so immer Italiener in regelmäßigem Rhythmus und das war ihm nicht geheuer. Der hat die Polizei informiert und dann waren Knappschaftswahlen 1911 und da haben die Anarchisten ihre Leute rausgeholt und ihn für den Sozialdemokraten stimmen lassen. Die haben alle für den sozialdemokratischen Knappschaftsältesten gestimmt. Anarchisten. Und daraufhin hat er ganz knapp gewonnen vor dem Zentrumsmann, vor diesem katholischen Klerikal. Und das hat dann Aufruhr gemacht. Und da waren Hausdurchsuchungen, da ist das ganze Material gefunden worden, die ganze Bücherei. Der hat eine große Bücherei, Bakunin und ich weiß nicht, was sie da alles stehen hatten. Da gibt es eine lange Liste zu, was alles gefunden worden ist. Und auch das Protokollbuch. Und das Protokollbuch, da gibt es noch eine Abschrift im Stadtarchiv Münster, der Stadt. Da steht dann drin, damit man mal so weiß, wie die drauf waren. Im Namen der mit Füßen getretenen Menschheit, der Opfer des Kapitals und des Vaterlandes, im Namen des Rechts der hungernden Massen, der Wissenschaft und des angeborenen Hasses, den wir gegen jede Knechtschaft hegen, erklären wir der Reaktion der Monarchie, wie der bürgerlichen Republik, dem Staat und dem Militarismus, wie allen Manifestationen des jetzigen Lebens den Krieg. Wir haben das Recht und werden die Kraft finden, das Privileg für die Herrschaft auszurotten. Wir werden den Mut der Verzweifelten haben und das Leben wie die Leidenschaften des Pöbels der bürgerlichen Organisation entgegenstellen. Wir sind zwar arm, besitzen kein Vermögen und keinen Namen, auch sperrt man uns ein, weist uns aus, aber dennoch wollen wir bis zum Tode auf die Vernichtung des Staates in seinen politischen wie religiösen Kundgebungen hinarbeiten. Wir sind überzeugt, dass die Zeit der friedlichen Propaganda vorbei ist und an ihre Stelle die Empörung treten muss. Wir werden kein Mittel unversucht lassen, damit der Kampf zwischen der Masse und dem Bevorzugten beginne. Den Hass gegen Letztere wollen wir schüren. Also das war auch zugleich die erste anarchistische Gruppierung in Dortmund. Und dem Freien Arbeiterstand 1911, wo die ausgewiesen wurden, huch, was war das denn? Da hatten wir gar keinen Kontakt zu. Wir wussten gar nicht, dass diese Gruppe existiert. Aber da waren sie ausgewiesen. Das waren damals auch schon Schwierigkeiten von Migranten, sich eben auch zu äußern und zu gucken, dass sie Anschluss finden. Jo. Das war die Karte der Gewerkschaftskarte der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, Kartell Dortmund, Maifeier 1913. Die habe ich auf dem Flohmarkt in Dortmund gefunden, bin ich immer noch ganz stolz, dass die eine anarcho-syndikalistische Karte da hatten. Hier sind noch im Original. Aber man sieht auch schon, das Ding ist von der SPD. Also da haben die irgendwie einen großen Packen damals irgendwie abgeführt, ne? Das ist nämlich Buchhandlung Vorwärts, Paul Singer. Und auch das Motiv ist natürlich, ja, gut, das war das, was damals so eben, was damals so anstand. Die Anarchisten haben sich nämlich in Dortmund erst 1909 gegründet. Und das war eine Abspaltung von der Bratle SPD. Damals war die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, das waren die Lokalisten. Ganz kurz, ich erzähle es ganz kurz. Und da hat die SPD einen Unvereinbarkeitsbeschluss mitgemacht, weil die haben gesagt, es gibt die Zentralgewerkschaften und die Lokalisten. Und die Lokalisten sind wesentlich kleiner und außerdem sind die immer so schräg drauf. Und wir machen Unvereinbarkeitsbeschluss. 1908 haben sie den gemacht auf dem Parteitag. Das heißt, die Lokalisten, die Sozialdemokraten innerhalb der Lokalisten, hatten, 3 Monate Zeit, um sich den freien Gewerkschaften anzugliedern. Ansonsten waren sie aus der SPD ausgeschlossen. Und da waren eben viele, viele Lokalisten, die gesagt haben, nee, den Schritt machen wir nicht mit. Das waren aber oft aufrechte Sozialdemokraten, ne, die eben gesagt haben, Politik und Gewerkschaftsaufgaben, das ist eins. Ne, Betrieb und Politik, das können wir nicht trennen. Und die sind dann aus der SPD rausgeschmissen. In Dortmund war das die Hälfte dieser Lokalisten. Die waren organisiert damals die Bauarbeiter, die Fliesenleger vor allem. Die Maurer, die waren bei den Lokalisten organisiert. Und der Geschäftsführer war Fritz Carter in Berlin. Und den haben dann die Lokalisten, den hat dann die SPD-Brakel, die ganz links war, die hat den eingeladen 1909 und gesagt, ey, erzähl uns mal doch, jetzt haben wir dann Unvereinbarkeitsbeschluss, was seid ihr eigentlich? Ja, und weil die den eingeladen haben, ist die ganze SPD-Brakel, also die ganzen Funktionäre, alle ausgeschossen worden aus der SPD. Das war damals ein Riesenstreit, ein Riesenkrach. Von den 400 SPD-Mitgliedern in Brakel blieben noch 200 über. Und die haben dann diese freie Vereinigung gegründet, der Bergarbeiter. Und die reichsweite Geschäftskommission war erst in Brakel angesiedelt und dann am Borsigplatz. Karl Besser war das, der die initiiert hat. Und es gab dann eben nicht nur die Bergarbeiter und die Fliesenleger und die Maurer, sondern auch die Dachdecker, die Schornsteinfeger und ich weiß nicht was für Berufe. Und die haben dann Kartelle auch gebildet. Vorher war die Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften im Gewerkschaftskartell mit allen Gewerkschaften, auch den Zentralgewerkschaften. Und ab da eben war es eine eigenständige Organisation, die sich immer mehr den Anarchisten annäherten. Also der AFRW, der Anarchistischen Föderation Rheinland-Westfalen, die im Kaiserreich bestand. Genau, und die haben dann eigene Feiern gemacht. Und wie die Feiern so aussahen, lese ich mal aus der Einigkeit, das war die Zeitung der Freien Vereinigung, die haben dann 1911 den Maifeierbericht zum Beispiel gemacht. Die wie alljährlich vom Kartell Dortmund veranstaltete Maifeier wurde durch eine stark besuchte Vormittagsversammlung eingeleitet. Sämtliche dem Kartell angeschlossenen Ortsvereine waren zahlreich vertreten. Auf der Tagesordnung stand erstens der erste Mann seine Bedeutung. Das Referat hielt Genosse Tim aus Dortmund. Er entledigte sich seiner Aufgabe in trefflichen Worten und konnte man wahrnehmen, dass der Genosse sämtlichen Anwesenden aus dem Herzen sprach. Mit einem dreifachen Hoch auf den 1. Mai schloss der Referent seine Ausführung. Vom frühen Nachmittag bis spät in die Nacht erheiterte eine Musikkapelle durch frohe Weisen die Mitglieder mit ihren Familienangehörigen. Während der Feier rezitierten einige Genossen verschiedene der Feier angepasste Dichtungen, welche ihre Wirkung nicht verhehlten, und wurde den Vortragenden auch reichlicher Beifall gezollt. Der Vergnügungsausschuss hatte auch für die Erheiterung der Kleinen durch allerhand Geschenke und Belustigungen gesorgt und konnte man ein recht fröhliches Völkchen sehen. Im Übrigen kann man die diesjährige Maifeier nur als eine sehr imposante und gute bezeichnen. Das war dann erste Maifeier der Antiautoritären, der damals Antiautoritären, wo auch viele Anarchisten dieser Freien Vereinigung waren. Das war so eine normale erste Maifeier. Das heißt also, die haben auch sich in Lokalitäten getroffen. Die hatten einen Maifeierausschuss. Jedes Mitglied musste dann nochmal 20 Pfennig an diesen Ausschuss auch nochmal abführen. Und er wurde gut organisiert. Es waren Referate da und für die Kinder wurde auch noch was gemacht. Okay. Genau, das sah dann, also im Ersten Weltkrieg war Maifeiertag vorbei. Da war es maximal noch Saalveranstaltung von der SPD. Da war der Burgfrieden geschlossen mit dem Kaiserreich, da war der Krieg und die SPD hat dem Kaiserreich ihre Unterstützung gegeben. Da war eigentlich nichts mit dem 1. Mai. Und der 1. Mai 1919 war gesetzlicher Feiertag. Das heißt also, da ruhte die Arbeit, weil ja Mai 1919, gut, da war schon viel in Sand gesetzt. Also im November 1918 war der Krieg zu Ende, die Republik ist ausgerufen worden, der Kaiser hat abgedankt, es gab den 8-Stunden-Tag, für den die SPD ja immer auf den 1. Mai Veranstaltungen gekämpft hat. Die Frauen hatten Wahlrecht seitdem und ja, es war die Republik ausgerufen. Die SPD war sozusagen mit Ebert an der Macht, aber die Arbeiter wollten mehr, die Bedingungen haben sich nicht verbessert, es kam zu großen Streikwellen im Februar, März, April 1920 zu Unruhen, wo dann die Freikorps gerufen wurden, die dann hier ziemlich brutal im Ruhrgebiet gewütet haben. Viele, viele Tote, einfach in Versammlungen reingeschossen, solche Sachen gab es ohne Ende. Das Militär hatte im Ruhrgebiet die Oberhand, es war nämlich Belagerungszustand ausgerufen, der immer wieder in den verschärften Belagerungszustand übergegangen ist. Die FAOD, die Anarchisten, die Kommunisten, die Rätekommunisten waren alle verboten. Nur Veranstaltungen der SPD, USPD wurden gerade mal zugelassen, die musste man auch vorher beantragen. Hier war eine Militärherrschaft. Also bis Mai 1920 war im Ruhrgebiet eine Militärherrschaft mit vielen harten Auseinandersetzungen, vielen, vielen Toten. Das ist eine andere Veranstaltung, kann man dann nochmal selber machen. Das heißt, der 1. Mai 1920 wurde von Anarchisten nicht gefeiert. Man muss sich vorstellen, die Anarchisten hatten in Dortmund Anfang 1920 über 20.000 Mitglieder, die bei der Geschäftskommission in Berlin abgerechnet wurde. So, aber der Syndikalist, die Wochenzeitung, die jedem Mitglied zugestellt wurde, die wurde beschlagnahmt. Die wussten, wenn die irgendwo zum Adomat nach Mengele kam oder so, dann war die sofort beschlagnahmt. Das heißt, nur einige Zeitungen kamen rüber und man konnte eigentlich die 20.000 Mitglieder, die ja alles keine Anarchisten waren, sondern Sozialdemokraten oder unparteiisch oder das nur gut fanden, was diese vorhatten, die 6-Stunden-Schicht und sowas, Übernahme der Fabriken und so, das fanden viele Menschen damals gut. Deshalb haben sie gedacht, okay, dann gehen wir zu den Radikalen, die das wollen, aber wussten gar nicht, was Anarchismus ist. Das heißt, weder Zeitungen noch Veranstaltungen durften legal laufen, das musste alles dunkel ablaufen. Und von sowas war da auch mit 1. Mai nicht viel, 1920. Obwohl die Anarchisten, wie gesagt, eine der stärksten Gewerkschaftsgruppen zu der Zeit in Dortmund waren. Ja, 1. Mai 1921, da ließ man dann die SPD 1 Uhr auf dem Ostwall, Zug zum Friedenbaum, haben sie sich getroffen. Also 13 Uhr, die USPD um 14 Uhr, Königswall, ab nach Ewing zur Grünen Tanne. Und die Syndikalisten 12 Uhr am Ostwall, ab nach Asseln, in so ein Lokal. Oder wie es dann hier war, Ortsgruppe Mengede, zum Frühspaziergang in die Natur. Nur, ich kann es nicht lesen, Ecke Ammer und Viktoriastraße sind sie dann das Endziel zum Dingertal, das war der Erlenbauer gegangen, wo sich alle Ortsgruppen Lütchen, Dortmund und Mengede dann getroffen haben. Konzert, Unterhaltung, ein paar Festtagsreden. Zu dem Zeitpunkt waren die relativ stark. Ne, die hatten Theatergruppen, die haben das Theaterspiel Golgatha aufgeführt. Die hatten große Chöre mit über 200 Leuten, alleine Mengede. Die hatten Radfahrerclubs, Sportclubs, die haben da Turnaufführungen gemacht, Pyramiden gebaut, ich weiß nicht alles was. So auch dieses, so einen ganzen, also halt einen kulturellen Rahmen noch gegeben. Die Anarchisten sind in Weimar in der Regel in Dortmund immer in die frische Natur spaziert. Die haben nämlich gesagt, 1. Mai ist jeder Tag. Kämpfen tun wir jeden Tag auf der Arbeit und streiken machen wir auch oft genug. Wir wollen an diesem 1. Mai uns Ruhe gönnen, ab in die frische Natur, ab ins Wäldchen, die Luft genießen, raus aus diesem Moloch Stadt und uns überlegen, wie kann denn eine freie Gesellschaft wirklich aussehen? Was wollen wir? Das war so der Tenor der meisten anarchistischen Gruppierungen in Dortmund. Dazu muss man sagen, es gab eine ganze Menge in jedem Ortsteil, wirklich in jedem Ortsteil, von der Bittermark über, in jedem Ortsteil gab es eine anarchistische Gruppe, also eine Gruppe der FAUD. Und dann auch noch Individualanarchisten waren in Dortmund auch stark vertreten. So, weil die nicht alle wussten, was Anarchismus ist und weil bei den über 20.000 Mitgliedern auch eben alle möglichen bei waren, haben die Anarchisten dann zum Beispiel, also die Frautler, die Aktiven gesagt, so, wer am 1. Mai arbeitet, wird ausgeschlossen, weil am 1. Mai war nicht frei. Da hat man gefeiert, also da hat man gestreikt quasi, man hat das damals Feiern genannt, hat natürlich den Lohn nicht bezahlt bekommen für den Tag und wenn man Pech hatte, ist man sogar gekündigt worden. Wenn man noch mehr Pech hatte, auf die schwarze Liste gesetzt worden, die dann an alle Bergwerke ging und sagte, der Typ, den stellt man lieber nicht ein. Und der hat dann erstmal im ganzen Umkreis von Dortmund keine Arbeit mehr bekommen, sondern musste abwandern nach irgendwo hin, nach Duisburg oder sonst wohin. Trotzdem kam es da zu Massendemonstrationen. Die Arbeitgeber waren auch ein bisschen kleiner, nicht mal so eine Herr im Hauspolitik, wie es noch im Kaiserreich war, und haben den ersten Mal geduldet. Es fand innerhalb Weimar kein Gesetz statt darüber, dass der 1. Mai Feiertag war. Das haben erst die Nazis 1933 eingerichtet. Der erste richtige Feiertag reichsweit war 1933 unter den Nazis. Genau, das war eben so dieses Bild. 1. Mai 1925, der schlafende Riese, der immer noch gebunden ist, noch festgenagelt, es erinnert irgendwie an die... Ja, der schläft noch. Die Arbeiterklasse schläft noch, aber wenn er aufsteht, dann geht's rund. Und natürlich zum 1. Mai 23 ein Weckruf, ein Gedicht. Das war dann immer sehr viel Kultur. Da haben wir schon eine Demonstration, wo die Massen aber sehr wahrscheinlich aus der Stadt rausziehen. Ne? Haltet den 8-Stunden-Tag, fordert den 6-Stündigen, ne? Nieder mit dem Militarismus. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Also jedem nach seinem Bedarf. Das hat die Anarchisten nochmal, also das war nochmal eine eigene Forderung. Die Kommunisten haben jeden nach seinen Fähigkeiten, also jeder... Und die Anarchisten haben gesagt, nee, wir müssen jedem nach das, was er braucht, das steht ihm einfach zu. Genau, das war das Bild, was ich vorne hatte. Es könnte auch eine SPD-Zeitung sein oder KPD-Zeitung. Ne? Die hatten damals so den gleichen Ausdruck, dieses proletarisch Verhärmte, ne? Und auch Sechs-Stunden-Tag, gut, das war jetzt eine Forderung maßgeblich von den Syndikalisten, aber raus die politischen Gefangenen und nieder mit Krieg und Faschismus, und das war schon 1927, also war Faschismus schon Thema. Das hätten auch rätekommunistische oder kommunistische, sozialdemokratische Gruppen, unabhängige Gruppen auch tragen können. Ich halte das nochmal hoch, das war dann nochmal der Rheinisch-Westfälische Kurier, Wahl- oder Kampfmai, ne? Also das war eine Wochenzeitung ab 1928, die auch immer mal wieder täglich kam. Die hatten immer noch viele Anhänger im Ruhrgebiet, und 1933 hatten sie immer noch auf der Union Betriebsräte und in vielen Bergwerken auch noch. Also bis 1925 waren die Anarcho-Syndikalisten die stärkste Gewerkschaftsgruppe mit den meisten Betriebsräten auf vielen Zechen, oft die absolute Mehrheit. Und 1933, wie gesagt, hatten sie auch noch Betriebsräte. Und dann ist eben die SPD umgefallen. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund hat seine Mitglieder aufgerufen zur ersten Maifeier der Nazis. Und am 2. bzw. 3. Mai sind die Gewerkschaftshäuser alle überfallen worden, die Gewerkschaften verboten worden. Sie haben sich ausgerechnet, ja, vielleicht können wir irgendwie abtauchen. So wie beim Sozialistengesetz, wir machen uns dünne und werden nicht auffällig. Und dann passiert uns nichts und dann retten wir auch noch die Kassen und die ganzen Liegenschaften, die wir haben, die Häuser und so. Ne? Und haben den 1. Mai der Nazis damals begrüßt, weil es ja auch ein Feiertag war. Und die Forderung, endlich einen Feiertag zu haben, natürlich durchgekommen ist. Die Radikalen waren immer gegen den Feiertag. Die haben gesagt, das ist gar nicht unser Ziel. Wenn es ein Feiertag ist, ist der Kampfcharakter weg. Ne? Und wenn die Unterstützung kriegen von der SPD, die haben dann auch Unterstützung von der SPD bekommen, die gemaßregelt wurden am 1. Mai, weil sie nicht zur Arbeit kamen. Das ist auch ein Fehler, weil dann ist diese Auseinandersetzung raus. Ne? Und das wirklich das Einstehen für eine Sache. Gut, hier sind dann noch die Reden von Hitler, und kann man ganz viel über den 1. Mai, wie der vereinnahmt worden ist, die rote Fahne halt mit Hakenkreuz drauf, ne? Das überspringe ich aber, sonst wird zu viel. Der 1. Mai war ein staatlicher Tag. Der ist dann so gefeiert worden, die sind dann durch Dortmund gefahren mit großen Erntewagen. Das war ja auch, also mit großen Frühlingswagen, mit Mann an der Arbeit, an der Scholle. Es war dann nicht der Tag der Arbeit, sondern der Tag der nationalen Arbeit. Wobei das nie der Tag der Arbeit war. Das war immer der Tag gegen die Arbeit. Arbeitsfrei war das. Ne? Und das ist schon ab dem Kaiserreich war schon vom Tag der Arbeit die Rede. Also ab 1909 oder 10 stand da auf einmal Tag der Arbeit. Fürchterlich. Die Anarchisten und die Linksradikalen haben immer gesagt, nee, das ist der Tag gegen die Arbeit. Und die Nazis haben noch das National beigesetzt und dann hatten sie den auf Linie. Das war dann einer der ersten Mai 1948 in Dortmund. Da sieht man auch, er hat wieder Fahrt aufgenommen. Der 1. Mai wurde dann an verschiedenen Stellen gefeiert, weil es auch so viele waren. Hier steht eben Mengede, Derne, Lütchen-Dortmund-Hörde und Dortmund auf dem Hansaplatz. Das Bild ist, glaube ich, aus Hukade. Es waren ja die Gewerkschaften wieder, haben sich 1946, Ende 45, 46 wieder gebildet. Die Parteien haben sich wieder gebildet und die anarchistischen Gruppen haben sich in Dortmund auch wieder gebildet. Die erste Gruppe reichsweit, die eine Lizenz hatte, von den Besatzern. Man musste, wenn man eine politische Gruppe machte, sich die lizenzieren lassen. Die war in Dortmund, in Dorsfeld. Das war die erste Gruppe nach 1945, die lizenziert wieder agieren konnte. Die haben auch den 1. Mai versucht zu feiern, aber es war eine ganz kleine Gruppe. Die hat Karl Böhr damit initiiert, der dann auch 1949 im Alter von über 80-jährig gestorben ist. Und die Gruppe hat sich dann so Anfang der 50er Jahre auch so aufgelöst, muss man sagen. Es gab immer noch Bezieher von anarchistischen Schriften, das weiß man. Also da gibt es noch die langen Listen und die Protokolle von der Föderation Freiheitlicher Sozialisten. So hießen diese, also die Nachfolgeorganisation der FVOD unter Adenauer. Aber die hatten nichts mehr am Hut und die haben auch keinen eigenständigen 1. Mai mehr gefeiert. Man kann sagen, ab 1952, 1953 war die antiautoritäre Bewegung in Dortmund also nicht mehr da, von Gruppen und Vereinen her. Das muss man sagen. Die haben den Faschismus nicht richtig überstanden. Ja, und so ist auch der 1. Mai 1956 die KPD verboten worden, die immer noch so einen Tacken hatte, so einen kämpferischen 1. Mai durchzusetzen. Und ja, das Dortmunder Echo, das war so eine Gruppe, die hieß DUW, Dortmunder Wählerunion. Genau, da waren die alten KPDler drin, die haben dann auch diese Zeitung rausgegeben, zum 1. Mai zum Beispiel. Und da stand dieser Bericht drin, den ich da auch nochmal habe, kurz stehen habe. Da lese ich vielleicht nochmal einen Absatz raus vor, damit man weiß, was jetzt so unter Adenauer passiert ist. Die Dortmunder Arbeiterschaft steht vor der unfassbaren Tatsache, dass der Ortsausschuss des DGB Dortmund seinen Beschluss, den Kampftag der Arbeiterklasse den 1. Mai auf den 30. April zu verschieben, trotz aller Proteste aus den Reihen seiner Mitglieder nicht geändert hat. Das heißt, die haben den 1. Mai auf den 30. April geschoben. Da man auch auf die historischen Mai-Aufmärsche und Demonstrationen der Arbeiter verzichtet hat, kann der Dortmunder Ortsausschuss den zweifelhaften Ruhm für sich in Anspruch nehmen, den Beschluss des Internationalen Pariser Arbeiterkongresses im Jahre 1889, der besagt, den 1. Mai alljährlich zum Kampftag der internationalen Arbeiterklasse zu erklären, missachtet zu haben. Zwar gab es in Deutschland während der Zeit der sogenannten Weimarer Republik von Seiten der Klassengegner und einiger ihrer Steigbügelhalter Bestrebungen, den Arbeiter zu empfehlen, anstatt Demonstrationen und Kundgebungen am 1. Mai ins Grüne zu fahren, aber niemand wagte das zu verwirklichen. Naja, stimmt nicht ganz. Jedenfalls hat der Ortsausschuss in Dortmund, also des DGBs, diesen Schritt gemacht, den 30. April im Westfalenpark zu gehen und im Grünen bei Feuerwerk und Wasserorgel über den 1. Mai zu unterhalten. Also das lief dann, ja, das waren dann auch die Plakate, so zahm sahen die dann aus. Also ich sag mal, die SPD war ja schon ziemlich verbürgerlicht, schon in Weimar. Und auch die Gewerkschaften auch, aber da war so Schulterschuss mit den Betrieben. Nur wenn es den Betrieben gut geht, geht es auch den darin arbeitenden Arbeitern gut. Freiheit, Frieden, Fortschritt, starke Gewerkschaften, deine Sicherheit. Das war auch noch 68, dieses ganz links, das Plakat. Wichtig ist der Mensch, das waren so diese, sag ich mal, inhaltsleeren Plakate vom DGB, der dann auch seine Demonstration wieder aufgenommen hat und auch seine Veranstaltungen in der Regel im Westfalenpark und wo dann auch zehntausende Menschen kamen. Wie hier ist die Einladung zum ersten Mal 1968 und da sind die Parolen, also das, was, wo es drum ging. Auch ein Verbot der NPD ist gefordert worden als letzter Punkt, könnt ihr vielleicht lesen. Die NPD war damals in vielen Landtagen drin, die haben 8-10% bekommen bei den Landtagswahlen, haben auch in Dortmund erheblichen Aufruhr gesorgt. Der Tannenwein in Dortmund hat am Südbad erzählt, auf dem Parkplatz, die Polizei hat alles mit Stacheldraht abgesperrt, ist gegen die Gegendemonstranten ziemlich brutal mit Hundestaffeln vorgegangen, 1969. Die SPD hat damals richtig Randale gemacht, sind zum Polizeipräsidenten gefahren, haben seinen Rücktritt gefordert. Das war der Fritz Rywotzki. Der Fritz Rywotzki war damals im Dritten Reich im KZ, hat er gesessen, weil er bei den Roten Kämpfern war. Der war in der Reichsleitung der Roten Kämpfer, eine militante rätekommunistische Organisation, die auch im Faschismus wirksamen Widerstand geleistet hat. Und der war Polizeipräsident in Dortmund geworden und ist dann gegen die einen Genossen in unverschämter Weise vorgegangen und hat den Nazis ermöglicht. Aber irgendwie kennt man das, ne? Ist heute irgendwie fast ähnlich, dass die NPD in Dortmund auftritt. Ja, Ausweitung der Mitbestimmung, das waren so Sachen, Sicherung der Arbeitsplätze, das ist ja alles nichts Neues, das sind die ganzen Sachen, die wir heute auch noch haben. Feierschicht und Kurzarbeit nicht zulasten der Arbeitnehmer, Schutz der menschlichen Arbeitskraft, die Technik muss den Menschen dienen, das sind alles diese Floskeln, die man natürlich füllen muss, ne? Wir fordern stabile Preise, kein Eingriff in die Grundrechte durch Notstandsgesetze, für Demokratie gegen Notstand. Damals hat die Gewerkschaft ganz klar gegen die Notstandsgesetze Partei genommen, ist auf die Straße gegangen, hat dann aber kurz vor der Abstimmung im Bundestag über die Notstandsgesetze sich aus der Aktion verabschiedet. Damals ist noch die Schüler, die haben damals das Gewerkschaftshaus am Ostwall besetzt, aus Protest dagegen, dass die Gewerkschaften sich zurückgezogen haben. Die Notstandsgesetze sind dann ja auch durchgewunken worden. Also das waren alles so Parolen, wo auch oft das Herz derjenigen, die sie da getippt haben, nicht hintersteckte. Ja, 1968 kam es auch zu den ersten spontanen Streiks in Dortmund. Ich habe allein 7-8 spontane Streik, die ohne Gewerkschaften abgingen. wo die Arbeiter einfach ihre Brocken hingeworfen haben. Das muss es auch schon 67 gegeben haben. Ab Januar 68, ich habe mal die Tageszeitung durchgeguckt, stößt man wirklich auf wilde Streiks. Also die Ära Adenauer war doch nicht so tot, wie man oft meint. Nur, es hat keiner festgehalten. Man muss wirklich die Tageszeitung durchgucken. Und auch die Tageszeitungen haben das nicht festgehalten, weil es stand oft drin, wie schon im Januar oder im Februar, haben nochmal die Belegschaft von Ohrenstein und Koppel die Arbeit hingeschmissen, weil irgendwelche Schichten nicht bezahlt worden sind oder es zu heiß war, dass Wasser kein Wasser gab. Oder wegen dem Weihnachtsgeld, das nicht gezahlt werden sollte oder zu wenig gezahlt werden sollte. Ne? Und das stand aber im Februar gar nicht drin in der Zeitung. Ne? Das heißt also, da sind auch viele wilde Streiks schon nicht bei. Bei der Veranstaltung waren dann auch Studenten anwesend im Westfalenpark, die Internationale gesungen haben. Das war fürchterlich. Das ist zum ersten Mal seit 1956 wieder öffentlich, glaube ich, die Internationale gesungen worden. Das war ein Student der PH, weil die Uni ist erst im Dezember 68 eingerichtet worden in Dortmund. Die gab es noch nicht. Das waren Schüler und Studenten der PH und der Fachhochschulen. Was mit der 68er Bewegung passiert, die sieht man da. Hoch die Faust für Ernst Aust. Irgendwie hat jemand das Buch von Marianne Brenzel über 68 gelesen. Die Marianne Brinze schreibt, die ganze 68er Bewegung, weil sie nämlich nun mal in der KPDA 0 gelandet ist, bei den Maoisten, dachte sie, dass wir hätten alle gemacht diesen Weg, haben aber nicht. Und das Buch trotz davon ist ganz witzig zu lesen, aber sie sind alle dann aus der 68er Bewegung bei den Maoisten gelandet. Und die Maoisten waren damals relativ stark in Dortmund. Wie gesagt, es gab noch die Gewerkschaftsdemonstrationen und auch Kundgebungen im Westfalenpark. Und jetzt gab es zum ersten Mal wieder revolutionäre 1. Mai-Demos von den Maoisten. Aber das war die von 1970 hier, heraus zur 1. Mai-Organisation. Ich lese mal aus dem Blatt, was den Mitgliedern, wir haben ein Archiv, ich mache das Archiv der Geschichtswerkstatt, 120 Quadratmeter im Sonnenbunker, völlig unsortiert, noch alles in Kisten, weil wir umgezogen sind damals. Aber so ein paar Sachen haben wir und da haben wir auch ganz viele Sachen von ehemaligen oder noch Genossen von den Maoisten. Und da war auch dieses Blatt zu dieser Demonstration bei, an die Mitglieder, an die Teilnehmer dieser Demonstration. Wir sammeln uns um 10 Uhr am 1. Mai in Dortmund am Höschpark, am Eingang. Nach einer kurzen Rede demonstrieren wir durch die Dortmunder Arbeiterviertel. Der Sinn dieser Demonstration ist es, die Arbeiterkollegen massenweise zu mobilisieren. Es soll keine Demonstration im SDS-Stil werden, sondern eine Agitationsdemonstration. Wir bitten also alle Genossen, nicht in einer abenteuerlichen Aufmachung zu erscheinen und alles zu unterlassen, was uns von den Arbeitermassen isolieren könnte. Vor allen Dingen der Haarschnitt. Fordern wir die Kollegen dazu auf, sich uns anzuschließen, unter unseren Parolen zu demonstrieren. Gegen 12 Uhr wird im Viertel eine Kundgebung stattfinden. Wir demonstrieren unter folgenden Parolen: Kampf dem Lohnraub, Kampf dem Preis- und Mietwucher, alle Macht in diesem Staat für das Proletariat. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Kampf der Großmachtpolitik. Das war die interne Einladung dazu, wie man sich zu benehmen hat. Die hatten dann so 6er oder 7er Reihen. Ne? Alle an jeder 5. oder 8. Reihe war ein Ordner, ne? Der dann guckte, dass das auch alles in Schritt und Tritt war. Und die Langhaarigen mussten nach hinten. Und dann wurde genau gesagt, welches Transparent wohin kommt. Und wer die Fahne tragen darf, vorneweg. Und ja, okay. Da waren aber auch 1500 Leute, sowas. Das war jetzt eine Demonstration von der KPDMLZB, also KPDML-Zentralbüro, rote Fahne. Es gab aber auch die KPDMLZK, Zentralkomitee, roter Morgen. Und es gab eine KPDAO, Aufbauorganisation. Und es gab die Gruppen, die sich hinter zum KBW zusammengefunden haben, zum Bund Westdeutscher Kommunisten. Und es gab Trotzkisten. Die Trotzkisten sind meistens mit den Gewerkschaften gegangen. Genau, das ist jetzt der Aufruf, nämlich der KPDML Rote Garde, Roter Morgen. Und die haben unten auch, wo sie hermarschiert sind, haben sie schön aufgelistet, wie sich das gehört. Aufstellung, Wiese zwischen Yorkstraße und Landwehr, Verlauf, Yorkstraße, Fichtestraße, Feldherrnstraße, Westerbleichstraße, Leibnizstraße, ja und so weiter und so fort. Nur durch unsere Straße hier sind sie nicht gegangen, das ist echt ein Fauxpas. Kundgebung, Parkplatz zwischen Hecken, Leopold-Malikott-Straße, Beginn der Kundgebung 16 Uhr. Das heißt, sie haben den Beginn der Kundgebung hinter die Gewerkschaftsdemonstration verschoben. Die waren erst als eigene Blöcke beim DGB dabei, ne? Und dann haben sie im Anschluss dann nochmal Demonstrationen in Dortmund gemacht. Ich lese mal kurz vor, das ist jetzt von 1971 aus dem Roten Morgen, das ist diese Gruppe KPdml Rote Garde. Hunderte von roten Fahnen der KPdml-Marxisten-Leninisten und der Roten Garde grüßten am 1. Mai die Arbeiter in Dortmund. Ein eindrucksvoller Demonstrationszug zog sich durch den Dortmunder Norden. Das Wohnquartier vieler Kollegen von den großen Stahlbetrieben und Zechen. Viele von ihnen, auch zahlreiche Jungarbeiter, hatten sich mit der KPdml am frühen Nachmittag unter den Bildern von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Zedong zu einer rund 700-köpfigen Demonstration zusammengeschlossen. Für den gemeinsamen Kampf der Arbeiterklasse gegen die Kapitalisten und ihre Vertreter in SPD, Gewerkschaften und DKP. In mehreren Veranstaltungen und Vorbereitungen des 1. Mai mit dem Genossen Ernst Aus, er war damals der Vorsitzende der ML, forderten besonders die revolutionär gesinnten Arbeiter die Einheit aller Marxisten-Leninisten für den 1. Mai. Wir nahmen entschlossen diese Forderung auf und versuchten auf allen erdenklichen Wegen zu einer Absprache mit der Gruppe Rote Fahne Bochum, KJVD, für einen gemeinsamen roten 1. Mai zu kommen. Dass die Verantwortlichen der Gruppe Rote Fahne auf unsere früheren und vielfältigen Angebote nicht eingingen und eine zweite Demonstration unter dem Namen KPdml anmeldeten, wurde von vielen ihrer Mitglieder kritisiert. Die KPdml forderte ihre Mitglieder, Sympathisanten, also man weiß eigentlich gar nicht, welche KPdml, und alle fortschrittlichen Arbeiter auf, zur Wahrung der Einheit zu beiden Demonstrationen, die am 1. Mai unter dem Namen KPdml auftraten, zu gehen. Was die fortschrittlichen Arbeiter und unsere Genossen aber bei der Demonstration der Gruppe Rote Fahne erleben mussten, war äußerst schändlich. Während Hunderte von Rotgardisten gemeinsam mit den Genossen vom KJVD aus Frankfurt-Höchst, Mainz und Hamburg Arbeiterlieder sangen, kratzten deren Ordner Plakaten und Aufkleber ab, die zur ersten Mai-Demonstration der KPdml einluden. Die haben also die Aufkleber der KPdml ab von der KP. Trotz unserer Bemühungen und die Einheit Um die Einheit blieben die Genossen der Gruppe Rote Fahne der Demonstration der KPdml fern. Trotz der Verwirrung vieler fortschrittlicher Arbeiter durch zwei Demonstrationen und der erheblichen Belastung der Genossen, die an beiden teilnahmen, wurde die 1. Mai-Demonstration zu einem eindrucksvollen Propagandazug für den Kampf der Arbeiterklasse und der Kommunistischen Partei. Jau! In einer abschließenden Veranstaltung am Abend des 1. Mai sagte ein Kollege, dass die Kollegen jetzt wieder wissen, dass es eine kommunistische Partei gibt, dass viele wieder wissen, dass ihre Forderungen wieder vertreten werden, das ist das wichtigste Ergebnis der 1. Mai-Demonstration in Dortmund. Das war jetzt ein Bericht aus dem Roten Morgen. Es gab noch eine dritte Demonstration von der KPDAO, Aufbauorganisation. Und ich weiß, mein Vater hat mich damals in den VW-Variant gepackt und wir haben die alle besucht. Aber die KPDML Rote Fahne, da waren mehr Leute, da waren mehr als 700, da waren 1500 oder so. Die hatten nämlich, genau, hier, da haben wir sie, die rote Fahne. Heraus zum roten 1. Mai. Und die haben dann auch so Broschüren ohne Ende gemacht und ganz viel Klimbim. Die hatten also die KPdmlzB, also rote Fahne, hatte in vielen Betrieben Betriebsgruppen. Das war die einzige ML-Gruppe, die richtig geackert hat. Und viele Betriebsgruppen hatte und auch Betriebszeitungen, die wöchentlich oft kamen oder unregelmäßig zweiwöchentlich vor den Betriebstoren verteilt wurden, meistens von Studenten, die dann Zeit hatten. Und die haben wirklich versucht, innerhalb der Stahlbetriebe, aber auch vor allen Dingen in den Bergwerken Einfluss zu gewinnen. Was sie auch ein Stück weit bekommen haben. Wir wissen, dass die RGO bei Union hinterher 30-35% hatte bei den Betriebsratswahlen. Das war der 1. Mai 1973. Der 1. Mai 1929 ist verboten worden in Berlin vom SPD von Karl Zörgiebel. Der war damals der Polizeipräsident in Berlin, SPD. Weil gesagt worden ist, es kommt zu Unruhen und die KPD ist so aggressiv und dann gehen die ganzen 1. Mai-Demonstrationen aufeinander los und deshalb verbieten wir jetzt die KPD 1. Mai-Demonstration. Sie hat trotzdem stattgefunden, es gab zu erheblichen Unruhen mit x Toten. Die Polizei hat scharf geschossen auf die nicht genehmigten Demonstrationen. Das war die erste und letzte Demonstration, 1. Mai-Demonstration, die in Deutschland verboten wurde. Die zweite 1. Mai-Demonstration, also nach dem Kaiserreich, war in Dortmund, und zwar 1973, von diesen ML-Gruppen. Da hat sich nämlich die KPDAO, Rote Fahne, also nicht die KPDML und die KPDML, sondern die KPDAO und die KPDML zusammengetan und eine gemeinsame 1. Mai-Demo gemacht, um mal Stärke zu zeigen. Da ist der Rote Morgen, die Rote Fahne, das sind die Aufrufe dazu. Und da war schon klar, der 1. Mai bleibt rot, trotz Verbot. Weil schon im Vorhinein denen die Verbotsverfügung zugestellt worden ist. Die KPDML-AO hat nämlich kurze Zeit vorher, ein paar Wochen vorher, das Rathaus in Bonn gestürmt. Und dort wegen dem Vietnamkrieg. Und von dort auch ein Telefax an den Vietcong geschickt und die ganzen Aktenordner aus dem Fenster geworfen in diesem Rathaus. Und für erhebliche Randale gesorgt, so dass sich damals überlegt wurde, diese Gruppen müssen verboten werden, diese maoistischen Gruppen. Das sind alles Terroristen. Und in dem Zug hat man dann auch gesagt, in Dortmund, also haben sie dann auch die 1. Mai-Demo verboten. Sie haben sich natürlich nicht verbieten lassen. Die Arbeiterklasse lässt sich nicht verbieten. Es kam zu erheblichen Auseinandersetzungen. Es waren Tausende da. Und weil das so eine Sogwirkung hatte, auch aus vielen anderen Städten. Also nicht nur Dortmunder waren da, auch viele, die sich gar nicht in Dortmund auskannten, die gesagt haben, jetzt erst recht nach Dortmund, hier ist die Demo verboten, hier demonstrieren wir. Kannten sich aber nicht aus. Es kam immer wieder zu kurzen Demonstrationszügen in der Nordstadt, am Hauptbahnhof, die Treppe hoch, ne, die dann aber brutals von der Polizei aufgelöst wurden. Es ist ein Glück, dass keine Toten waren, muss man wirklich sagen. Genau, das ist die Verbotsverfügung. Der wird jetzt einfach nur mal so hingestellt. Die haben sie aber auch der KPDML, der KPDAO, dem KBW, allen K-Gruppen haben sie zugestellt, weil sie gar nicht genau wussten, welche K-Gruppe jetzt gerade was angemeldet hat. Ne? Ich glaube, den Trotzkisten haben sie auch noch eine zugestellt, weil besser ist besser. Und sie haben auch alle Folgedemos verboten da drin. Ne? Muss man jetzt nicht vorlesen. Ja, das war dann in der WAZ am 2. oder 3. Mai ein Artikel, da sieht man auch schon, die WAZ hat sehr kritisch berichtet, das geht doch nicht. Es sind auch viele Unbeteiligte, die da einfach nur Passanten waren, niedergeknüppelt worden von der Polizei. Genau, sogar die Jusos haben dann am 8.6., relativ spät, aber immerhin, ne, noch dagegen eine Demo organisiert, um 17.30 Uhr am Alten Markt. Was ja schon dafür spricht, also alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen, eben nicht nur die MLer und nicht nur deren Sympathisanten, haben dann dagegen demonstriert. Und da steht auch schon drauf, gegen Demonstrationsverbote, gegen Berufsverbote. Ab 1972 gab es die ersten Berufsverbote. Brandt hat noch die ersten Berufsverbote durchgedrückt, Willy Brandt. Und auch in Dortmund gab es schon die ersten Berufsverbotsfälle. Klaus Lillmann, mehrere Lehrer hatten schon Berufsverbot in Dortmund, 1972. Übrigens sind die immer noch nicht entschädigt worden. Die leben noch, die haben andere Berufe ergreifen müssen. Das Leben hat sich total verändert. Meine Lehrerin Ingrid Jansen hat 1977 Berufsverbot bekommen an der Fachoberschule in Dortmund. Die ist dann Heilerin geworden. Und nach Mesche, die hat sich aus Dortmund abgesetzt, nach Mesche da abgesetzt. Es war noch keine Wiedergutmachung, obwohl jetzt heute eigentlich klar ist, diese Berufsverbote, das war eine Sache, die unrechtmäßig war und auch gegen Menschenrechte verstoßen hat. Das dazu, weil es da nochmal stand. Aber das war der Zahn der Zeit, da hat sich das ereignet. Machen wir einen. Genau, das war dann der DGB. Die DGB-Demo ging immer vom Hauptverwaltung aus, Westwestfalenhütte, Poschek am Hövelpforte und Hochofenstraße in Hörde. Die Linke hat sich immer dem Zug Höschwestfalenhütte angeschlossen zu dem Zeitpunkt. Also noch nicht Hiltrop-Wall, wie es dann später war. Zu dem Zeit war immer noch die Linksgruppierung bei den Höscharbeitern. Genau, die hatten Aufforderungen, wir fordern das Verbot der NPD. Also seit 1968, wenn man auch mal auf diese, das war immer dasselbe, was die hinten auf ihren Einladungsblättchen schrieben. Friedenspolitik kam dann natürlich auch noch dazu. Dann kam 77 eigentlich. Also 76 ist deshalb nochmal das Jahr von Bedeutung, da hier zum ersten Mal der Jugendtreff im Westfalenpark war, beim 1. Mai. Und der Jugendtreff war relativ offen. Das war zum ersten Mal, dass sich der DGB über den Jugendtreff, über den KJA, diesen Kreisjugendausschuss des DGB, halt geöffnet. Und das ist auch im Klüngelkerl, das war damals so ein Dortmunder Volksblatt, schärfstens begrüßt worden. Und zu dem Zeitpunkt, 76, gab es schon viele Initiativen. Da gab es die Initiativen für Erhalt der Bergarbeitersiedlung, da gab es Anti-Berufsverbote-Komitees, da gab es die ganzen ML-Gruppen noch, da gab es Ausländergruppen ohne Ende, türkische und aber auch iranische, alle möglichen in Dortmund. da gab es eine riesenbreite Bewegung von Initiativen. Also eigentlich schon noch breiter als heute. Also wesentlich breiter. Und die haben gesagt, oh, Jugendmai, gehen wir hin. Super. Nehmen wir unseren Klapptisch mit, verkaufen unsere Bücher und machen Schiwabchichi, verkaufen das und dann haben wir für das ganze Jahr Einnahmen und können unsere Flugblätter sponsern. Ne? Das war so gedacht. Deshalb hat der Klüngelkerl das damals auch begrüßt. Aber, wie es dann kommt, tja, der DGB sah sich überrannt. Überall standen diese Linksradikalen und irgendwelche Frauengruppen, nicht fassbare, die haben dann gesagt, nee, die dürfen nicht mehr kommen. Auf unser 1. Mai-Fest in Dortmund, Ausschluss. Es dürfen nur noch der Kreisjugendausschuss und die Falken, die Naturfreunde und eine dritte Gruppe, die haben nur noch Gaststatus. Die sind zwar eingeladen, die dürfen das ganze Fest vorbereiten. Ne? Und die Falken waren damals linksradikal. Die ganzen Anarchisten, die es damals in Dortmund gab, waren bei den Falken. Das heißt, die Falken, das war nicht SPD-mäßig, die hatten nur in der Satzung stehen, man darf zu keiner anderen Partei zu den Wahlen aufrufen, sondern nur zur SPD. Ansonsten konnten die Ortsgruppen machen, was sie wollten. Ne? Das heißt, Piet Budde, die ganzen Fred Ape, die ganzen damals Spontis, waren alle beim Falken. Und die haben dann natürlich auch diesen 1. Mai im Westfalenpark mitgemacht. Und von den Falken kam dann eine Riesenkritik. Ne? So, dass es 1978 so war, dass die Falken gar nicht mehr teilgenommen haben. Die haben gesagt, wenn die Initiativen nicht mit dürfen, bleiben wir auch weg. Ne? Also so eine enge Verwandtschaft bestand damals. Die verstand bis 1980, weil dann gab es die Bunte Liste und Falkenvertreter haben für die Bunte Liste kandidiert und dann wurden alle Bunte Liste-Mitglieder und so weit aus den Falken rausgeschmissen und damit waren die Falken wieder das, was sie heute sind. Mehr oder weniger. Also 1976 gab es dann immer noch diese Marschblöcke durch die Innenstadt von Hörde zum Westfalenpark. Die Linksgruppen an der Hövefort haben sich da schon getroffen am Postcheckamt. Die ganzen ML-Gruppen haben konkurriert, wer jetzt vorne, wer jetzt hinten, wer jetzt wo stehen darf. Viele wollten bei den Falken rein, sind auch bei den Falken reingekommen. Ne? Der DGB hat dann seine Musikkapellen vor diesen ganzen nicht genehmigten Gruppen quasi, die richtig laut da im Frühtau zu Berge und ein paar Deutschlandfahnen vor und hinten gesetzt. Beim DGB, bei den Demos waren immer Deutschlandfahnen da. Und auch die Plätze waren geschmückt mit Deutschlandfahnen. Ne? Das war damals bei den Gewerkschaften zu Usus. Also haben sich da vorgesetzt mit ihren Deutschlandfahnen. Aber die Gruppen waren nicht zu übersehen. Und auf dem Jugendmai, also da auf diesem 1. Mai, spielten dann auch die ganzen Kulturgruppen wie Piet und Clara, Menderli, Fred Ape, diese ganzen linken Gruppen, die ansonsten in Wischlingen aktiv waren und sonst wo fürs Freie Jugendzentrum gekämpft haben 1973, das Erich-Dobbert-Haus, die haben dann auch diesen Jugendtreffen 1. Mai mitgemacht. So, jetzt waren sie ausgeschlossen, machen wir weiter. Da kamen dann so Briefe wie dieser an die FAT. Vorher, da war ein Klüngelkerl, die haben genug Zeitung, wir brauchen den Klüngelkerl nicht, der darf nicht verkauft werden. Und an die FAT, die Frauenorganisation, die Frauengruppe in Dortmund, hieß es dann, der Kreisvorstand war der Meinung, dass die jeweils wichtigen Frauenprobleme über die Einzelgewerkschaften dargestellt werden. Deshalb, wir bitten um Ihr Verständnis, deshalb bitte dürfen Sie an unserem 1. Mai im Westfalenpark nicht teilnehmen. Weil die Gewerkschaften ja mal eine Frauengruppe unter uns stellen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Frauenbewegung stand draußen. Viele andere Bewegungen eben auch, Mieterräte und ich weiß nicht was. Die haben alle so ein Schreiben bekommen. Wenn du nochmal zurückmachst, hier kann man es ganz klein sehen, das ging an den Klüngelkerl. Das war das gleiche Schreiben in grün, nur dass da Klüngelkerl drauf stand. Und die anderen Gruppen haben das auch bekommen. Und das hat natürlich für richtig Ärger gesorgt. Das hat für richtig viel Ärger gesorgt, weil der DGB dann nach Wischlingen ging. 1980 ging der DGB nach Wischlingen. Und das ging gar nicht, weil Wischlingen wurde damals boykottiert. Von allen Kulturgruppen, sogar von den Vereinigten Kirchenkreisen. Die sind nicht mit keiner Veranstaltung nach Wischlingen gegangen. Das war 1980 war das. Und da haben die Falken gesagt, uns reicht's, wir machen eine eigene Veranstaltung. Wir gehen zwar noch mit dem DGB, aber wir machen jetzt im Westpark eine eigene 1. Mai-Veranstaltung. Und da können alle kommen. weil nach Wischlingen wollten die nicht. Damals waren Umbauarbeiten im Westfalenpark, deshalb war der Westfalenpark nicht nutzbar für den DGB gegangen, deshalb ist er nach Wischlingen ausgewichen. Und Wischlingen wurde boykottiert, weil da ein freies Jugendzentrum war. Das freie Jugendzentrum ist damals abgeholzt worden, dem Erdboden gleichgemacht. Und deshalb haben viele Gruppen das boykottiert. Da hatte die VHS, hat da sogar in diesem freien Jugendzentrum Kurse gemacht. Und zum Beispiel die Brennanlagen der VHS, die wurden alle mit zerstört. Also es hat wirklich riesen Aufruhr gegeben. Könnte man eine Veranstaltung zu Wischlingen wieder machen. Ne? Aber Ausfluss war, dass 1980 der DGB nach Wischlingen ging, alle gesagt haben, da gehen wir nicht mit, ihr eigenes Fest gemacht haben im Westpark ab 13 Uhr, begann das Kinderfest mit einer Unmenge an Angeboten und lief nahtlos in das Kinder-, Jugend- und Kulturfest über. Die Pflastersteine, Cochise, Störenfried, Made in Germany, Apelbeck und Brinkmann, Panzerknacker, Fliegende Onkelband und die italienischen Kulturgruppen der Aki begeisterten die über 2000 Besucher. Daneben hatte sich ein fast unüberschaubares Gedränge von Initiativentischen mit ihren Fress-, Sauf-, Infotischen und Ausstellungen angesammelt. Der DGB blieb im Revierpark unter sich, etwas biederer empfiehlte der Kinderbereich und das bunte Treiben der Initiativen. Das war der erste alternative 1. Mai in Dortmund, kann man sagen, ne? Der richtig großen Zulauf hatte, der auch viel Spaß gemacht hat. Der DGB war damals dann nur noch eine Randerscheinung, über Jahre weg. Also 84 im Corninghaus, schön unter Dach und Fach seine erste Mai-Veranstaltung gemacht. Hier, die DKP war da damals auch für. Die DKP war auch in Wischlingen dabei. Die haben sich damals an nichts gehalten, denen war das alles scheißegal. Nur wenn sie mit der starken Gewerkschaft gingen, das war für sie wichtig. Ja, die Demos waren dann immer auch noch, das ist jetzt von 1984, Hürde vom Nordwest gingen die Demos dann und haben dann im Begegnungszentrum Nord im Corninghaus halt geendet. So, die Linken hatten aber ab dem Tag Blut geleckt, eigene 1. Mai-Feste zu machen, nicht mehr mit dem DGB sich fremdbestimmen zu lassen. So, 1981 war dann das erste Jahr danach, die Gruppen haben sich alle zusammengetroffen und da war aber ab März, April waren die ersten Häuser besetzt in Dortmund. Das zweite Haus wurde dann am 1. Mai besetzt in Dorsfeld. Und deshalb haben die Gruppen gesagt, okay, wir machen kein eigenes Fest, wir unterstützen die Hausbesetzung in Dortmund und haben, auch Falkengruppen waren dabei, vor den besetzten Häusern ein Kinderfest gemacht, ein Jugendfest, da haben ein paar Gruppen gespielt, die Pflastersteine und ich weiß noch so ein paar. Und da stand ganz unter dem Motto Häuserkampf. Es waren viele Leute da und es war auch eine Menge los. 1982, machen wir weiter. Ach ja, klar, das ist dann verteilt worden beim DGB Mai. Von den Bürgerinitiative Tremonia und vom Arbeitskreis Politik und Gewerkschaft, der sich damals im Langen August getroffen hat. Was auch ganz spannend ist, weil die da die Arbeiter direkt mit angesprochen haben, euer Mensch, also der DGB-Mensch, der da geredet war, das war der Günter Döding, der hat vorher ein Bild-Interview gegeben gegen Hausbesetzer und dass die Arbeiter Wut haben, die ganzen Bauarbeiter. Der war führender Chef von der Bauarbeitergewerkschaft und der ist da aufgetreten und haben die gesagt, wie kann die Gewerkschaft nur so einen Arschloch da auftreten lassen? Und haben sich da auch konfrontiert mit den Menschen, die da auf dieser 1. Mai-Demo beim DGB waren. Also versucht Einfluss zu nehmen war immer, aber es war ein eigener 1. Mai geboren. Das 1. Mai-Fest 1982 war im Heidehof, da war damals besetzt. Kennt ihr Heidehof? Sagt das was? Oh Scheiße, das war ein Gewerkschaftshaus. Im Dortmunder Süden, in der kurz vor der Bittermark. Und das stand leer und da sind die reingegangen. 1982 im Januar, Februar haben da alles wieder hergestellt und da waren dann 30 Leute, 45 Leute haben da gewohnt. Die Falken haben dann, Falkengruppen haben mitten noch ein Zeltlager gemacht, ein riesen Gelände war dabei. Da waren Schafe, die haben Schafe gehabt, die haben Schafe gezüchtet, die haben Werkstätten gemacht, Fahrradwerkstatt. Der Heidehof war ganz relativ lange besetzt und da war wiederum klar, Fest machen wir im Heidehof, das 1. Mai-Fest. So, da waren ca. 3000 Leute bei dem Fest, Heidehof rappelvoll, beim DGB-Fest, der hat dicht gemacht, weil da keine Leute hinkamen. Die waren tatsächlich alle im Heidehof, wo auch viele Gewerkschafter waren, weil die Gewerkschafter haben Stein für Stein den Heidehof 1953, 54 selber errichtet, selber gebaut. In Subotnik, ne? Also mit ihrer eigenen Arbeitskraft. Und der sollte jetzt abgerissen werden, weil das Gelände total viel wert war. Abgerissen, das kahle Gelände verkauft werden an so einen, an irgendeinen Reichi, der da irgendwas, die haben jetzt auch wieder ein Bildungszentrum da. Ist egal. Jedenfalls, das Heidehoffest war riesig und war eine tolle Stimmung und es fanden nicht nur kulturelle Sachen statt, sondern es wurden auch Filme gezeigt zur Polizei, also zum Polizeigesetz. Es war die Budo da, also gegen Atomkraft ist da nochmal informiert worden. Es waren unterschiedlichste, weil da ganz viele Räume auch waren, die frei waren, unterschiedlichste Gruppen statt, die zu irgendwelchen Themen sich unterhalten haben. Auch draußen, weil super Wetter war, draußen im Garten. Okay, das war ein ganz tolles Fest. Und das war auch ein tolles Fest, aber da war der Heidehof abgerissen. Und dann haben sie gesagt, wir feiern jetzt auf den Trümmern unseres Zentrums, feiern wir den 1. Mai. Das war 1983. Da waren dann auch nochmal über 1000, also mehrere 1000 Bewegte, die da ihren Mai gefeiert haben. Die kamen doch aus der Stadt hinten an ihren Fahrrädern, so eine riesen Fahrraddemo mit 300 Fahrrädern oder was, die alle Blechbüchsen hatten und Schilder und also auch schon für viel Aufruhr gesorgt haben. Heidehoflärchen haben gesungen, das war so eine Gruppe von Heidehöflern, die sich da gebildet hat. Hanne Fußtheater, Kotschies natürlich, Adengold, diese Bläsergruppe, die es heute noch gibt. Die machen immer noch super Musik, das sind 30 Bläser oder so, Dufter da, Schwarz-Rot, Attengold. Jo, das ist dann auch nochmal zum Vorbereitungstreffen 83 für diesen Heidehof. Da kam dann auch in Schokolade, hat man sich getroffen, um da nochmal das Programm zu besprechen. Das war so eine Klüngelkehr-Seite, im Klüngelkehr ist natürlich öffentlich zu eingeladen worden. Und dann kam der Niedergang der Bewegung. Da war der Heidehof abgerissen, da haben wir nochmal ein schönes Fest gefeiert. Und dann war... Tja, kaputte Bewegung, kaputter 1. Mai. Zu dem Zeitpunkt, 1980, haben sich die ML-Gruppen aufgelöst, 79, 80 in Dortmund, Gott sei Dank, also bundesweit auch. Der Niedergang war da und es gab keinen mehr, der so die Arbeiterklasse klasse fand, sondern alle gesagt haben, ich mache einen großen Bogen um diese Arbeit. Und dann ist gesagt worden, okay, weil keiner sich mehr richtig für interessiert hat. Der Klüngelkerl auch gesagt hat, nee, wir sind es auch leid, immer diesen 1. Mai vorzubereiten. Ja, wir treffen uns in den Sieben Bergen. Wer kennt die Sieben Berge? Bei Dorsfeld. Ja, bei den Sieben Zwergen. Bringt Gras mit, bringt freie Zeit mit, bringt euer Bier selber mit und den Picknickkorb. Und das ist dann aber jämmerlich ins Wasser gefallen, weil es fürchterlich geregnet hat. Und dem Schokolalla hat man dann noch auf die Kacke gehauen. Die Pflastersteine haben gespielt und haben dann auch noch die paar Mark Eintritt mitgenommen, weil sie meinten, gut entlohnt werden zu müssen. Und das war eine Riesenniete, dieses Fest. Aber immerhin, es gab noch was 84. Und so kam es, dass 85 im Klüngelkehr stand. Für den 1. Mai dieses Jahres übernimmt der Klüngelkehr null Verantwortung. Wir haben doch vom letzten Mal die Schnauze voll. Und so kam es, dass 1985 nichts Alternatives zum 1. Mai stattfand. Doch dem DGB ging es auch nicht besser. 1982 brach er sein Fest am Ostwall. Der hatte damals am Ostwall sein Fest gehabt. Vom Gewerkschaftstausch schon frühzeitig ab. Für 1983 sollte auf jeden Fall die Form eines Jugendtreffs angestrebt werden, so der unerfüllt gebliebene Wunsch der Falken, die dann den 1. Mai am 13. April im Henslerhaus feierten. Eine Wiederbelebung des Jugendmais gelang bis heute nicht, also bis 1990 nicht. Das Bunte und Lebendige, was Träger eines solchen Festes hätte werden können, hatte sich die DGB-Führung erfolgreich vergrault. So, und dann ging es weiter, ganz kurz noch. 1986 gab es diese tolle, nee, 87, 86 aber auch schon, 87 haben wir diese Broschüre, 1. Mai-Fest im Parkhaus Barup. Im Parkhaus Barup gab es auch einzelne Räume, da hat man sich getroffen, die Budo, die Fobo-Leute haben informiert, es sind Filme gezeigt worden vom Medienzentrum, es ist eine Menge, hat stattgefunden, aber keine Demo, die ganze Zeit eigentlich nicht. Wer wollte, hat sich dann das kleine Blöckchen irgendwie beim DGB halt beteiligt, die letzten, die auf die Arbeiterklasse geschworen haben. Das ist dann 87 war das letzte große Treffen, 86 war schon in Barup. Da war das große Tschernobyl-Unglück, was ist das Unglück, der GAU in Tschernobyl. Die Wolke war im ersten Mal über dem Ruhrgebiet, es war wunderbares Wetter, alle liefen halt nackt rum. Es war da auch Thema. Die DKP war so unverschämt und hat noch Flugblätter verteilt von den tollen Anlagen. Atomanlagen in Arbeiterhand, die sind da wirklich rausgeschmissen worden vom Fest, die haben dann Verbot bekommen, ihren Scheiß zu verteilen. Das Fest war, also beide Feste 86 und 87 waren unter, da sind ganz viele Gruppen aufgezählt, da waren auch noch ein paar mehr bei. Die, also von der FAU bis hin zu den letzten Menschen, die noch irgendwie was mit der ML zu tun hatten. Dieses Spektrum war vertreten auf beiden Festen. Und dann war erstmal nichts. Und dann ging es 1993 mit einer eigenen Demo wieder los. Nämlich da war die erste revolutionäre Mai-Demo in Dortmund. Die ging am Nordmarkt ab. Und ich stand da mit einigen Kollegen und ey, es war fürchterlich. Alkohol in rauen Mengen, leider. Die ganzen Punkies, da flogen auch schon die ersten Flaschen, halb voll, ganz voll. Und dann kam die erste junge Frau zu mir angerannt und meinte dann, wollen Sie diesen Sticker haben? Und die hat mich gesiezt. Zum ersten Mal in meinem Leben ist mir das vorgekommen, deshalb weiß ich das nicht so gut. Und dann bin ich da mit meinen Leuten wieder abgehauen, weil da auf diese 1. Mai-Demo hatten wir keinen Bock. Und es war auch grässlich. Die 1. Mai-Demo, die sind dann irgendwie lang gegangen aus dem Norden, vom Nordmarkt Richtung Westen, haben mit Zwillen auf Straßen, vollbesetzte Straßenbahnen geschossen. Ganz toll. Das wurde dann auch im Ruhrgebietsinfo heftig kritisiert. Der Rote Punkt, der damals so eine etwas DKP-lastige Organisation, die damals diese Demo angemeldet hat, hat die dann auch fix frühzeitig beendet. Es gab dann noch eine zweite und eine dritte Demo, wo dann Glasverbot war und auch Ordner waren, die dann ein bisschen besser lief, aber wo dann 5, 6, 700 Leute hinkamen und wo Menschen, die eigentlich ein antiautoritäres Anliegen hatten, also da waren viele Autonome drunter, viele Leute in Lederklamotten. Das ging dann so, dass die, was mich total angewidert hat, mit ihren Lederklamotten gingen die da durch die versammelte Menge, haben gar nicht, sind nicht um einen rumgegangen, nee, sind geradeaus, haben jeden angerempelt, der ihnen im Weg stand, wo eine alte Oma überhaupt keinen Platz mehr hatte, ne, da mitzugehen. Da war so ein martialisches Auftreten, dass sich ganz viele, die da waren, schon nicht mehr mit in die Demo gegangen sind. Das kann man alles in diesem Ruhrgebietsinfo schön nachlesen, diese ganzen Sachen von Menschen, die das mitorganisiert hatten, dann aber hinterher gesagt haben, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf, auf sowas. Es kam dann immer noch zu Veranstaltungen, wie am 1. Mai 96, da gab es dieses Heftchen mit vielen Veranstaltungen im Vorlauf, vom 22. April bis zum 1. Mai. Da ist der 1. Mai damals schon im Langen August gefeiert worden, auf dem Gelände auf der Straße vor dem Langen August, war auch schon angemeldet, mit verschiedenen Kulturgruppen und im Langen August fanden dann auch Diskussionsrunden statt. Ja, und der Vorlauf war dann eben über Esperanto eine Veranstaltung in der Geschichtswerkstatt. Dann die Ulla Jelk hat noch was erzählt, 1. Mai und 5 Jahre Einheit. Dann in der Geschichtswerkstatt dann 2 Jahre Aufstand in Chiapas, da hat die FAU was erzählt. Dann über die Geschichte des 1. Mai nochmal eine Veranstaltung. Es sind Filme gezeigt worden. Es ist zur Rette Republik was erzählt worden. Das waren alles Veranstaltungen, die im Vorlauf liefen. Dann erst, das ist ausgelaufen zum 1. Mai dann vorm langen August. Es gab dann noch weitere Demonstrationen in Oberhausen, revolutionäre 1. Mai-Demonstrationen in den 90er Jahren, was dann aber quasi auch, von wann war das? 97, was dann aber relativ ausgelaufen ist. Die 1. Mai-Demos gibt es eigentlich jetzt erst wieder seit kurzem. Es gab immer wieder linksradikale Demos, die zu irgendwas aufgerufen haben, die zu allen möglichen Themen liefen. Aber diese 1. Mai-Demos gingen dann oft vom Nordbahnhof ab, vom Nordausgang am Hauptbahnhof in die Nordstadt, aber wo dann 400, 500 Leute maximal waren, 600 Leute, die irgendwie einen Weg gingen, aber auch keine große Bedeutung mehr hatten.